Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 31, Vers 6. Seid stark und mutig, habt keine Angst und erschreckt nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, wird selbst mit euch gehen. Er wird euch nicht verlassen und euch nicht im Stich lassen. Gott segne dieses Wort. Immer da. In diesem Bibeltext hier heute aus dem 5. Buch Mose lesen wir das Versprechen, dass Gott immer da ist. Und das ist unser Herrgott, unser Herr Jesus Christus, der immer mit uns ist. Und wir, die wir zu ihm kommen, als reuige Sünder und eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen, haben dann die Möglichkeit, dieses Versprechen wahrzunehmen und in unsere Herzen aufzunehmen und unserem Jesus zu folgen. So, und was hier jetzt passiert, ist, dass Moses, der dann die Israeliten zu der Zeit vorbereitet, ins gelobte Land, ins geheiligte Land zu gehen, ins versprochene Land, das der Kanaaniter, er bereitet die Menschen vor und auch sein Nachfolger Josua. Unser Herrgott spricht ihm ins Herz, das ist Mose, und dass eben die Menschen das auf dem Weg dorthin keine Angst zu haben brauchen eben stark und mutig sein, dass sie stark und mutig sein müssen. Denn warum? Weil Gott mit ihnen ist, denn Gott ist immer da. Und sie brauchen jegliche Hilfe, die sie bekommen können, denn die Mission, die Aufgabe, da in das gelobte Land zu gehen, das ist eine starke Herausforderung. Und nach 40 Jahren in der Wildnis, eine ganze Generation ist dann schon gestorben, und Josua, ein älterer Josua, nimmt dann die Aufgabe, die Moses hatte, führt sie weiter fort und leitet dann die Israeliten in das gelobte Land, in das geheiligte Land. Und das, was Gott ihnen versprochen hatte. So ist eben es wichtig zu sehen, dass Gott immer da ist und sein Versprechen da ist. Und ja, ich lade euch ein, also die Bibel lädt uns ja sowieso ein, mal alles durchzulesen, was hier passiert. Geht mal in das Buch Josua und schaut mal, wie Gott sich da das Versprechen weiterhält, dass er immer da ist. So, und für uns heute bedeutet das, dass unser Herr Jesus Christus immer da ist für uns. Voraussetzung ist, dass wir als reuige Sünder zu ihm kommen, unsere Sünden bekennen und auch in Reue uns davon abwenden, von den Sünden. Und Jesus Christus wirkt dann in und durch uns, durch den Heiligen Geist. Und er ist immer da. Und wenn man sich das mal so überlegt, ist es so, dass die Bibel vom Alten Testament, was wir jetzt gelesen haben, ins Neue Testament, dieses bestätigt. Also Gott hat uns ja sein lebendiges Wort, die Bibel, das Wort gegeben. Und er, jegliches Versprechen, was unser Jesus ja versprochen hat, hat er auch gehalten, vor allem die Auferstehung. Und das ist auch einzigartig in der Bibel. Und er ist also immer da. Und das ist unsere Einladung, zu ihm zu kommen und auch hier zu lernen, wie er durch andere wirkt. Im Leben von Moses, also Mose, und auch vor allem auch Josua, der dann die Zügel übernimmt sozusagen und hat also eine sehr, sehr große Herausforderung, die ihm da bevorsteht. Und lest das mal durch. Das sind also wahre Begebenheiten, Tatsachen und echt und Menschen wie wir auch heute und wie Gott in und durch die Menschen wirkt, die ihm als reuige Sünder zu ihm kommen und gottesfürchtig sind, fromm und gottesfürchtig. Was nicht heißt, dass sie völlig fehlerfrei sind, ganz und gar nicht. Und das ist eine Sache, wo die Bibel uns einlädt, da viel, viel mehr zu lernen. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du immer da bist für uns. Zeitlebens, wichtig ist, dass wir zu dir kommen als reuige Sünder Und du leitest uns dann durch den Heiligen Geist in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen. Das ist unser Gebet. Und ja, hier viel mehr lernen aus dem 5. Buch Mose, worauf es ankommt, dass wir dir vertrauen können und dass du immer da bist. Und das ist dein Versprechen und das können wir als Gläubige, als Reuegesünder, als Christen wahrnehmen. Und egal welche Situation wir nun haben und welche Schwierigkeiten, Sorgen, Probleme oder auch nur, wenn wir nur Dankbarkeit ausdrücken wollen, du bist immer da. Und wir danken dir für dieses Versprechen und beten dies und danken dir in deinem geheiligten Namen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.